A20b. Hören Sie die Sätze und sprechen Sie nach. Die Heizung ist aus. In Ordnung. Ich hole Herrn Altendorf. Bitte. Hier sind die Handtücher. Herr Evers kommt heute Abend um 8 Uhr. Sie können das Auto um 10:30 holen. Hier sind keine Hunde erlaubt.